Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es geht schon wieder Schlag auf Schlag. Mein Name ist Oliver Gassner und das ist wieder ein Video für die Playlist Mauerläufer und Literatur und Netzstimmen und alles. Wir haben massiv, massiv die Frauenquote erhöht. Erhöht auch, aber erhöht schon die zweite. Gestern Christine Zurach, heute Larissa Schleer. Hallo Larissa. Und wie wir es hier immer machen, die Texte stehen im Vordergrund erstmal. Larissa, du liest den Text aus dem aktuellen Mauerläufer 8, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da freue ich Genau. mich schon drauf. Genau, also ich habe heute den Text aus dem aktuellen Mauerläufer mitgebracht. Das ist im Heft 8 im Kapitel 3. Und ja, er heißt Drei Bürger für Umme oder der Tag, an dem wir an den Atlantik fahren wollten. Jeder schwitzte in der Sonne. Aber wir hatten beide keine Lust auf den See mit all den Menschen, dem Geprahle und Gegaffe. Bei uns gab es nicht viel zu gaffen. Also gingen wir zur nächsten Fastfood-Kette, um ein bisschen für Gerechtigkeit zu protestieren. Aßen drei Burger statt vier, benutzten keine Servietten. Die Bäume sollen leben, schrie Hans. Wir gingen ohne zu zahlen. Das Tablett räumten wir auf für faire Arbeitsbedingungen. Ich hatte öfters Angst, dass mich die Welt nicht hörte. Also kickte ich noch gegen einen Stuhl, um auch ein bisschen laut zu sein. Aber es tat nur weh, weil so blöde Eisenringe an den Stühlen befestigt waren. Wer klaut denn Plastikstühle im Burgerladen? Außerdem sah sowieso keiner hin. Aber die Welt drehte sich weiter. Die dreht sich auch ohne dich und mich, sagte Opa immer. Das war kurz bevor er starb. Und das tat sie. Die Kugel drehte sich ordnungsgemäß weiter. Sie krachte nicht, sie eckte nicht an. Seit er weg war, drehte sie sich noch schneller, reibungsloser, ohne Kante, ohne Stopp, ohne ein Halt mal ein Was tust du denn? Ein Denk doch mal nach. In meinem Leben. Da war niemand mehr, der von morgens bis abends eine Revolution ausrief, bis Oma ihn dann reinholte. Nicht, weil es tatsächlich etwas gab, was ihn störte. Nein, weil die da draußen ihn ruhig hören sollten, ab und zu mal was krachen musste. Deshalb sind wir da, mein Junge. Die Welt, sie drehte sich erbarmungslos weiter. Der Strom der Zeit überschwemmte mich. Absagen von der Arbeitsagentur, die unbezahlte Stromrechnung vom letzten Quartal und die Zeit mit Lou, Lou mit dem schiefen Pony. Da wurde ich wieder ein bisschen sentimental, dachte an was da so floss. Die ganzen Zahlen, die vielen Bürger, die ich nun hatte und nicht brauchte. Und von denen ich damals die Rechnung hätte bezahlen können. Und ein Lud, die keine Burger gegessen hatte und schon gar nicht welche mit Fleisch, wegen der Haltung und den Tieren im Großen und Ganzen wohl Weltfrieden. Links, da war ihr Pony immer ein bisschen fettiger als rechts. Da strich sie mit den schmalen Fingern die Haare hinters Ohr, wenn sie eine These verkündete. Gerechtigkeit. Betonung auf dem zweiten E, Ausrufezeichen hinter dem letzten T, Augenbrauen hochziehen, bis die Stirn vier Falten bildet, kann nur kommen, wenn. Und dann zack, die Hände an den Kopf, eine Strähne zwischen linkes Ohr und Kopfhaut, die an dieser Stelle bei ihr immer ein bisschen feiner war als woanders und röter, weil sie mit ihren abgebissenen Fingernägeln jedes Mal dort entlang kratzte. Manchmal erwischte sie auch mich. Feine, rote Kratzer, die sich über meine Unterarme zogen. Du hast doch eine Katze, erzähl mir nichts, das sehe ich doch, ich kenne mich aus, schimpfte Mutter, wenn ich sonntags zum Kaffee kam. Ich stritt das anfangs noch ab, Am vierten Sonntag erzählte ich die erste Katzengeschichte. Am sechsten lieh ich mir die Mieze vom Hausmeister wegen der Haare auf dem Pulli. Meine Mutter hasste Katzen. Ich war mir aber nicht sicher, ob sie Lou besser gefunden hätte. So blieb Lou mein Geheimnis, kratzte sich, wenn sie die Haare hinters Ohr strich, kratzte mich, wenn sie mich am Arm festhält, um zu verkünden, Gerechtigkeit, wenn. Manchmal, da waren wir verliebt, saßen auf der Mauer am Fluss, tranken Malzbier und schauten glücklich. Dann rauschte der Strom der Zeit so total an uns vorbei, mit den ganzen Rechnungen und dem Wasser, das mittlerweile nur noch kalt aus der Leitung floss, und überhaupt die Absagen. Aber das juckte uns nicht. Wir ließen ihn rauschen und es hörte sich schön an, wie Wellen am Atlantik. Ich seufzte und sagte, so schön wie am Atlantik. Lou seufzte auch und wir seufzten zusammen. Da sagte sie, sie sei noch nie am Atlantik gewesen. Nicht mal Frankreich oder Spanien, nur an der Spree und halt hier. Da fiel mir ein, dass ich bisher auch noch nie am Atlantik gewesen war. Meine Mutter mochte nicht nur keine Katzen, sondern auch keine Spanier und schon gar keine Franzosen. Ich vermutete, dass mein Vater einer gewesen war, aber das wusste man bei meiner Mutter nie so genau. Vielleicht war das einfach eine Eigenschaft meiner Mutter, dass man bei ihr nie etwas so genau wusste und dass sie selbst auch nie etwas so genau wusste. Zumindest tat sie so und dann schnaubte sie, schaute mich mit zusammengekniffenen Augen an und meinte, jetzt ist gut, mein Junge, komm du mal in mein Alter, da vergisst man schon mal was. Ich auch nicht, sagte ich zu Lou, ich war auch noch nie im Atlantik. Und wir sahen uns an und hatten schon wieder eine Gemeinsamkeit gefunden, wie man das halt so macht, wenn man verliebt ist. Aber irgendwie rauschte der Strom dann etwas lauter und die Gedanken wurden schwer von den ganzen Mahnungen. Da stand ich auf, die Stimmung war im Eimer und auch das Bauchkribbeln. Komm, sagte ich und strich mir die linke Haarsträhne hinters Ohr. Es klappte nicht, mein Haar war zu kurz. Ich beschloss, einen Friseurtermin zu machen, um einen Seitenscheitel zu kriegen, musste dann auflachen, weil ich nicht einmal Geld fürs Heizen hatte. Was sollte ich da mit einem Seitenscheitel, wenn es zu kalt war, um zu duschen? Komm, sagte ich zu Lou, wir fahren ans Meer. Lou schaute nicht ganz so glücklich, wie man sich anschauen sollte, wenn man verliebt ist und zusammen ans Meer fährt, um noch verliebter zu sein. Aber sie zuckte mit den Schultern, meinte okay und stand auch auf. Dann sagte ich ihr, dass ich die Rechnungen in den Atlantik werfen wolle, dorthin, wo es wirklich rauscht, und das gefiel ihr. Kampf gegen den Kapitalismus, kleine Revolution, und die grünen Sprenkel in ihren Augen leuchteten wieder. Ich nahm sie bei der Hand und es fühlte sich richtig an. Kurz stellte ich mir vor, dass sie meine Frau sei und wir einen Spaziergang nach der Arbeit machten, um dann heimzukommen, die Kinder warteten schon, zwei kleine Jungs, von mir aus auch ein Mädchen. Lou drückte meine Hand. Lou, sagte sie, du, wir haben doch nicht mal ein Auto. Ich verwarf den Gedanken mit der Familie wieder. Frauen waren einfach nicht spontan. Ich schaute wild und verwegen, soweit es halt geht, wenn man keinen richtigen Bart hat, Muskeln sowieso nicht, und meinte nur, Zug, das ist sowieso besser, da hat man weniger Stau auf den Autobahnen. Lou nickte, ihr leuchtete das ein, außerdem mochte sie Züge. Ich war ziemlich stolz, wie glimpflich ich davongekommen war. Von uns beiden hatte wohl keiner jemals Stau auf der Autobahn nach Frankreich mitbekommen. Ich wusste nicht einmal, wo die genau war. Aber so waren wir beide beruhigt und zufrieden. Dachten an unseren gemeinsamen Urlaub und die Wellen und waren wieder verliebt. Ich brachte sie nach Hause, küsste sie auf die Stirn, sie lächelte und rückte ihren Pony wieder zurecht. Dann lief ich heim, vorbei an dem alten Güterbahnhof, den Lastwagen, dem Gemüseladen vom alten Fritz und den ganzen Mietskasernen, ging zum Hinterhof rein und nahm gleich noch die neue Post mit. Praktisch, wer wegen 2, 3 Stromrechnungen an den Atlantik fahren, Das lohnte sich irgendwie nicht wirklich. Die Absagen schmiss ich ja meistens gleich weg. In der Post stand, dass ich eine neue Stelle hatte. Ich solle meinen Gabelstaplerführerschein mitbringen, dann würde ich nächsten Montag die Arbeitskleidung bekommen und die Sicherheitseinführung und alles und freundliche Grüße und ich musste mich setzen. Der Strom der Zeit toste in meinem Kopf. Er floss nicht mehr in Frankreich, sondern als Abflussrinne im Ruhrgebiet. Mir wurde schwindelig und schlecht. Dann packte ich meine Sachen, ein paar Jeans und alte T-Shirts, die Socken und den ganzen Krimskrams, fuhr über die Heizung, die kalt und glatt war, und sagte Tschüss zu Lou, weil ich mich nicht traute, auf Wiedersehen zu sagen. Sie weinte ein bisschen, meinte dann, dass das Meer in Frankreich im Winter wohl eh nicht so schön sei, eher ein bisschen kalt, vielleicht sogar zugefroren. Da weinte ich auch und dachte daran, wie sie einmal, sogar für einen kurzen Moment, meine Frau gewesen war. Montags holte ich dann die Arbeitskleidung und alles war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein bisschen grau, ein bisschen staubig, der Strom floss leise in meinen Kopf. Aber die Heizung blieb kalt, obwohl ich sie ja nun bezahlen konnte. Und dann wurde es Frühling. Ich fuhr Paletten, traf mich mit Hans auf einen Burger oder auf drei. Und manchmal, wenn wir nicht bezahlten, obwohl ich ja nun konnte, einfach nur um der Welt zu zeigen, ja, wir sind hier und wir sind laut. Da dachte ich an Lou und an den Tag, an dem wir an den Atlantik fahren wollten. Ja, danke schön. Da gibt es ja doch einige Ansatzpunkte. Fangen wir doch mal beim ersten an. Also es gab ja, ich weiß gar nicht, ob man das, ob das heute noch so stark diskutiert wird, aber so in den 80s gab es mal eine heiße Diskussion um männliches und weibliches Schreiben und männliche Stimmen und weibliche Stimmen und inzwischen müsste man ja noch diverse Stimmen dazu nehmen, ja, die dann auch den Buchpreis gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde, eine Geschichte zu schreiben aus weiblicher Perspektive. Ich lasse das mal als Impuls stehen. Möchtest du dazu was sagen? Warum schreibst du es aus der Sichtweise von dem Jungen? Ja, also erstmal würde ich dich natürlich ermutigen, die Geschichte auch aus weiblicher Perspektive zu schreiben, so wie es ja die meisten Autoren der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende auch gemacht haben. Also es gibt ja vermutlich, ohne dass ich Zahlen hätte, aber ich schätze, dass es sicherlich mehr Literatur mit einer weiblichen Stimme gibt, die von männlichen Autoren geschrieben ist, wie Literatur von Frauen mit einem weiblichen Ich. Zumindest die publiziert sind, ja. Genau, die publizierten, die es quasi jetzt für uns noch irgendwie im Buchhandel zu kaufen gibt. Aber muss ich da noch eine dazulegen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also insofern würde ich mir genau, da schon ein bisschen überflüssig vorkommen. Ja, die Masse ist sehr groß. Ich habe mir davor nie Gedanken gemacht. Also es ist wirklich was bei fast jeder Lesung auch als Frage kommt oder besprochen wird. Also sogar bei der Meersburger Autorenrunde, die ja auch genau viele Autorinnen und Autoren hat, die Mauerläufer vertreten sind, war das meine Frage, vielleicht auch bei dem anderen Text, der auch einen männlichen Ich-Erzähler hat, aber also ich selber, mir ist es erst lange, nachdem der Text fertig war, überhaupt aufgefallen. Also ich habe da beim Schreiben gar nicht drüber nachgedacht. Für mich ist es jetzt bei dem Text irgendwie klar gewesen, das ist ein männlicher Ich-Erzähler. In dem Fall muss es eigentlich auch männlicher Ich-Erzähler sein? Es spielt ja auch so ein bisschen ironisch mit diesen Klischees, der ja auch von seiner Erinnerung ja, eine Liebe erzählt. Und da ja eben auch ja, manche Klischees eben aufgenommen oder reproduziert werden. Dementsprechend, genau, habe ich mir das davor gar nicht überlegt, sondern den Text einfach geschrieben und habe dann gemerkt, dass ich einfach auch einige Texte habe aus einer männlichen Sicht. Genau, was ich aber so beim Schreiben eigentlich ganz intuitiv empfunden hatte. Also einfach damit die Story funktioniert, muss sozusagen der Mann hinaus in die feindliche Arbeitswelt und muss da sozusagen seinen Mann stehen, ne? Also und Gabelstapler fahren. Wenn es diese Ich-Figur nicht gäbe, dann gäbe es halt den Text nicht. Also dieses Reflektieren darüber, warum der jetzt vielleicht, also ich meine, es könnte ja auch eine weibliche Figur sein, die sich an ihre Liebe mit einer anderen weiblichen Figur erinnert. Aber dann wäre der Text ein anderer, weil er natürlich gewisse Männlichkeitsideale oder Vorstellungen aufnimmt und ausspricht. Also dann wäre es einfach ein anderer Text. Ja, aber sagen wir mal so, es könnte ja auch umgekehrt sein. Die Lou kriegt jetzt ein Angebot, in einer Werbeagentur in Hamburg Texterin zu werden und ist... Also ich nehme jetzt an, das ursprüngliche spielt in Berlin oder in irgendeiner anderen Großstadt und muss dann halt da wegziehen. Ne? Also könnte eigentlich, also rein theoretisch, sie wird halt nicht Gabelstaplerfahrerin oder wer als Super, für eine Supermarktkassiererstelle würde sie ja nicht ja, die Stadt wechseln, sage ich jetzt genau, mal. Genau, es wäre halt ein anderer Text und ich denke, so ist es halt, also ich habe den Text geschrieben, ich habe ihn tatsächlich auch im Stück geschrieben, also ich hatte die Idee, als ich gerade in der Bibliothek saß und ich habe den Text am Stück runtergeschrieben in 3 Stunden, der hat sich danach auch nicht mehr riesig verändert und ich habe weder davor noch währenddessen drüber nachgedacht, dass es eine andere Figur sein könnte hinsichtlich des Geschlechts, sondern für mich war es einfach klar. Und natürlich hätte ich jetzt danach auch irgendwie ein Geschlecht verändern können oder den Beruf und so weiter. Dann wäre es eben von der Stimmung ein anderer Text gewesen. Es spielt ja gerade ironisch mit diesem, mit diesen Männlichkeitsvorurteilen und er geht ja bewusst auch zu einer Gabelstaplerstelle und jetzt nicht irgendwie Werbetexte in Berlin. Ja. Weil es genau einfach da ein bisschen ironisch damit spielt. Deswegen, ja, ich glaube, vielleicht, wenn man sich davor zu arg einschränkt hinsichtlich dieses, was darf ich schreiben oder was kann ich schreiben, also manchmal ist es mit Sicherheit notwendig, wenn man sich vielleicht ansonsten irgendwelche Dinge anmaßt, die man nicht wissen kann. Aber ich denke, gut, Frauen und Männer können auch jeweils über ein Ich im anderen Geschlecht schreiben. Zumindest genau wäre das jetzt meine Position. Und falls man solche Prämissen von Ich-Figuren ändert, dann hat man natürlich auch ganz andere Figuren und ganz andere. Jetzt sagst du, wir hatten das jetzt ein paar Mal bei diesen Gesprächen. Ich finde es immer ganz spannend, diesen Punkt so ein bisschen zu erforschen, wo so ein Text entsteht. Also du sagtest, also ich finde es immer spannend, wo die Texte herkommen oder wo die Ideen herkommen oder wie das passiert. Also du saßt in der Bibliothek und dann sagtest du, du hattest die Idee und die Idee genau war welche? Also was war so dein Kristallisationspunkt? Oder hast du einfach so, manchmal hat man ja einen ersten Satz oder einen letzten Satz oder Also ich weiß es nicht mehr genau, weil es schon sehr, sehr lange her ist. also es war auf jeden Fall, es war ein heißer Sommer, wie der heiße Sommer, in dem sich mein Ich-Erzähler damals befunden hat. Und ich saß in der Bibliothek und ich habe mit Sicherheit lernen müssen. Das weiß ich auch noch, auf die Prüfungen saß irgendwie dort am Computer. Also es ist, wie gesagt, noch eher noch aus Studienzeiten. Und ich glaube, mein Mann, damals Freund, war mit seinen Freunden an dem Wochenende sogar am See. Und also ich habe mich das manchmal im Nachhinein auch gefragt, wer so dann danach denkt, okay, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen? Aber ich glaube, das war einfach so dieser Grundpunkt. Es war irgendwie Sommer, es war heiß, es war irgendwas mit See. Und Und du dann hast habe ich diesen Text geschrieben. Aber ja. ich weiß, dass ich hatte mir davor, ich hatte mir keine Figur überlegt, ich hatte mir kein Setting überlegt oder keine Notizen gemacht, sondern ich habe den einfach geschrieben und dann habe ich ihn danach wahrscheinlich noch ein paar Mal irgendwie geringfügig überarbeitet, aber es war so ein Flusstext und so ist er ja auch von der Form, also im Mauerläufer sieht man es dann, es gibt irgendwie keine Absätze, es gibt keine Brüche, es ist genau ein Fluss, ein Strom, Stromströmung, Genau, das war ja das jedes Thema hier, Thema, ne? Das genau. Thema hier, Stromströmung, ja, von Und so war auch der dem Engagement. Schreibfluss. Ja. Ich glaube, irgendwer, jetzt weiß ich nicht, stand es in der Zeitung oder so, hieß dann so Coming-of-Age-Text. Das ist ja auch eine spannende, also einerseits eine spannende Kategorie, ja, und da gibt es ja auch in der Literaturgeschichte so ein bisschen Beispiele, sei es jetzt Wilhelm Meister oder sonst irgendwas. Würdest du sagen, das ist ein Coming-of-Age-Text? Also es ist ja schon ein bisschen traurig, ne? Also die spinnen da so ein bisschen rum und dann nimmt er diesen Job an und dann zum Teil benimmt er sich noch so wie vorher und klaut immer noch, haut immer, prellt immer noch die Zeche, schwierige Formulierung, prellt die Zeche, zechprellt. Einfach so um der alten Zeiten willen. Aber eigentlich ist es ja schon eine sehr traurige Sache. Ist irgendwie in Anführungszeichen, also wird diese Figur erwachsen und ist Erwachsenwerden was Trauriges? Also, oder ist das was? Also eigentlich ist ja ganz komisch, Erwachsenwerden, oder? Es ist ein ganz komischer Prozess. Ich meine, es ist mit Sicherheit ein Stück weit desillusionierend, wie halt auch der Text. Und im Nachhinein betrachtet manchmal vieles mit Sicherheit dann eben auch ja, ein bisschen ironisch oder aus einer anderen Perspektive. Und ich denke, wie du ja anfangs gemeint hast, wo wir über das Geschlecht ge gesprochen haben, also man ist ja auch noch mit ganz vielen Vorstellungen und Bildern von irgendwie außen konfrontiert, wie irgendwas sein zu haben muss, sein sollte, was die Ich-Figur ja auch öfters sagt, dass sie sagt, so muss es eben sein, wenn man verliebt ist, so hat es eben zu sein, oder sie sich kurz vorstellt, wie eigentlich die Zukunft wäre, wenn das jetzt seine Frau wäre. Und ja, ich denke, vielleicht verabschiedet man sich im Laufe der Jahre eben immer mehr von solchen Vorstellungen. Es kommen natürlich dann andere hinzu. Also ich glaube, es findet ja dann immer so ein Austausch statt. Aber dass man sich beispielsweise von gewissen Bildern verabschiedet oder Vorurteilen, wie man als Mann oder als Frau zu sein hat, also dass man vieles eben als ja, gesellschaftlich begründete oder konstruierte Muster entlarvt, hoffentlich, und sich da vielleicht mehr sein eigenes bildet. Und ja, in seinem Fall, klar, findet die Trennung ja statt, wer er von Arbeitsplatz woanders hingeht. Aber ja, das Ganze ist ja trotzdem auch ein bisschen wie so eine Luftblase oder so eine Seifenblase, was die zwei hatten. mit. Ja, aber sonst würde man ja denken, er holt sie nach. Oder also wenn es jetzt ein Roman wäre, ne, dann würde sie nachholen und dann würde es erst scheitern oder so. Ja, genau. So ist es vielleicht auch mit jungen Lieben, dass die ja aus ganz, ganz kleinen Gründen manchmal auseinandergehen. Und ja, dass es in dem Fall dann eben so, ja, zukunftslos ist, vielleicht. Also ich überlege noch die ganze Zeit, wie ist das? Also wenn man, ich sage jetzt mal 14 oder 16 ist, ja, dann sagt man, Mensch, wäre ich bloß 18, dann könnte ich alles und dann darf ich alles und dann kann ich alles. Und dann, wenn deine eigenen Kinder, gut, du hast jetzt, du beginnst diese Reise erst, meine sind 20 und 22, ne? Und dann sagen die bla bla bla und dann sage ich, ja, du bist groß, manage das, ja, oder so. Oder ich weiß noch, dass mein Sohn dann oder meine Tochter war es, glaube ich, sagte, ging es irgendwie um die Steuer. Und dann war meine Mutter da, ne? Und dann sagt die, also Oliver hat mich nie gefragt, dass ich ihm die Steuer machen soll. Gut, es kann sein, dass ich vielleicht einmal gefragt habe, was brauche ich da oder so, ne? Oder er hat mir irgendwie mitgeteilt, wir hatten ja damals noch Lohnsteuerkarten und so ein Kram, ja. Und dann hat wahrscheinlich maximal meine Mutter mir vielleicht das Formular hingelegt und hat gesagt, das füllst du jetzt halt aus, ja. Hast ja Abi oder hast mittlere Reife, kannst hier mal. Ja, das ist ja ein Formular, da steht ja, was du reinschreiben musst. Ich weiß es nicht, ja, aber ich weiß, dass ich da nie ans Händchen genommen wurde, ne? Und dann macht man für seine Kinder alles Mögliche, ja, und sagt dann irgendwann, hey, jetzt, ja, also, ich muss das Formular genauso lesen wie du, ja, also, ist auch das erste Mal oder so, ja. Also, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen vergaloppiert, also, wie gesagt, also einerseits empfindet man das so als Befreiungsschlag und dann stellt man aber fest, ne, je mehr man hat und je mehr Verantwortung man dann irgendwann hat, wenn du dann Verantwortung für Kinder hast oder für was weiß ich, ein Haus oder eine Miete oder eine Hypothek oder weiß der Geier, ja, dann sieht es auch wieder anders aus. Ne? Da gibt es auch diese schöne Werbung, ne? So, Papa, ich möchte auch ein Spießer sein oder so, ne? Also mit wie war das, nur Spießer haben Bausparverträge oder so, ja. Ja, weiß noch gar nicht, wie stressig es ist, irgendwelche Sachen zu bauen oder zu machen. Also das ist mein, also das betrachte ich als Segen in meinem Leben, dass ich noch nie was bauen musste. Also glücklicherweise bin ich hier in ein gemachtes Nest gezogen. Wir haben zwar genug Bauprojekte hier noch, aber ich musste es nie von null irgendwas hochbauen. Also eine Freundin hat ja neulich zu mir gesagt, dass sie irgendwie von einer Artikel von einer Paartherapeutin gelesen hat oder mit einer gesprochen hat, die sie kennt und die meinte, die häufigsten Trennungs- oder Scheidungsgründe sind Kind 1, Kind 2, Hausbau. Ja, also ich hab das in meinem Umfeld auch, wo eine Frau kürzlich meinte, also wenn das Haus fertig ist, wenn wir da noch zusammen sind, dann ist alles gut. Ja, also insofern. Die Tücken des Erwachsenwerdens. Die Tücken des Erwachsenwerdens. Aber das habe ich auch schon gehört. So hausfertig, Ehe geschieden, Scheidungsruine günstig zu erwerben. Ist übrigens meistens ein Schnäppchen. Meistens ein Schnäppchen, ja. Vielleicht kriegt man die Kinder dann noch mit, ja. Ja, je nachdem, genau. Also das ist das eine und also das fand ich ganz interessant an dem Text und natürlich grundsätzlich diese Erzähleweise, ne? Dieses szenische, sehr, also die Reflexion hängt ja eigentlich immer nur am, oder nicht nur, sondern primär an dem, was dieser Person widerfährt. Ne? Die sitzt ja nicht da irgendwo, die sitzt nicht in der Bibliothek oder im Café und denkt nach, ne? Sondern sie hat eigentlich immer nur eine Reflexion in der Situation, in der sie ist. Ja, das finde ich eigentlich auch, fand ich irgendwie ganz schön jetzt fällt es mir ein, was ich noch besprechen wollte. Fernweh ist ja so ein schönes Thema. Mhm. Ich weiß nicht, also wir waren in Europa ziemlich unterwegs, also so zumindest in Grenzen, ja. Zum Vesuv habe ich es nie geschafft oder so. Nach Rom auch nicht. Ich bin in der Toskana hängen geblieben. Wir wollten durch Italien und dann waren wir irgendwie 2 Wochen in der Toskana in derselben Jugendherberge, weil es uns da so gefallen hat. Waren wir gerade mal in Pisa oder so. Wie geht's dir damit? Oder das ist ja so ein Topos, mit dem dieser Text auch spielt, ne? Jenseits von den 0815-Geschichten einmal zum Atlantik. Ja. Wie siehst du das? Also ist das so ein, ja, also jetzt nicht nur im Leben, sondern auch in Texten, wie benutzt man das? Ja, also glaube ich ähnlich wie vorher, also als ich den Text geschrieben habe oder davor, habe ich jetzt nicht bewusst darüber nachgedacht, das irgendwie einzubauen, aber natürlich ist es irgendwie in diese Figur verhaftet und spielt ja auch damit, also dass wir hier diesen jungen Mann haben, er will eigentlich laut sein, er möchte auffallen, er möchte raus, er möchte irgendwie mehr, und ist aber durch die finanziellen Mittel, durch den Hintergrund irgendwie ja da beschränkt, das zu tun, was er möchte. Und dieser Traum vom Rauskommen und was sehen, ist ja, glaube ich, schon was irgendwie in diese Zeit des Erwachsens, in diese Zeit des Erwachsenwerdens drin hängt. Also heutzutage gibt es ja wenig junge Menschen, die nicht nach dem Abschluss oder dann zumindest mit irgendwie dem ersten Verdienst irgendeine Reise machen. Und dieses klassische Jahr im Ausland nach dem Abi nimmt ja auch immer mehr zu. Also als ich Abi gemacht habe, waren das gar nicht so viele, die wirklich, also ich war nach dem Abi auch in ein paar Ländern, aber dann halt eher irgendwie, um eine Jugendfreizeit zu betreuen oder irgendwas. Also teilweise habe ich da dann auch Geld verdient. Oder es waren halt 2 Wochen. Und dann 7 Jahre später, als meine Schwester Abi gemacht hat, war sie die Einzige aus ihrem Freundeskreis, die nicht ein Jahr im Ausland oder irgendwie eine einjährige Reise gemacht hat. Also ja, vielleicht nehmen einerseits irgendwie die finanziellen Möglichkeiten zu, aber vielleicht auch die Bedeutung davon zu reisen, bevor man eben diesen nächsten verschulten Abschnitt antritt. Also ich weiß gar nicht, ob das zur Abi-Zeit war, aber ich glaube, da hatte ich so eine Flause im Kopf, die nicht mal in ein Planungsstadium eingetreten ist, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nie in so einer Großstadt leben, aber ich will mal ein Jahr in Paris, ein Jahr in London, ein Jahr in New York, ein Jahr in L.A., ein Jahr in Berlin. Vielleicht ein Jahr, weiß ich nicht, ob ich Rom auf der Karte hatte, wahrscheinlich nicht, weil ich da die Sprache nicht gekonnt hätte. Aber heute würde ich vielleicht noch Rom dazu nehmen oder keine Ahnung, Madrid oder Mailand oder irgendwas, ne? Das war so eine Fiktion von mir, ja, wo ich, also ich glaube, ich würde das auch so bezeichnen. Also ich hatte das nie, das hat nie auch nur das Planungsstadium erreicht. Ich glaube, ich habe das auch nie auch nur jemand gesagt. Ja, das zum ist Glück. Vielleicht überhaupt. Ich war 2 Monate in Paris und es war schrecklich. Also wir waren dann mal in Paris zu Besuch bei einem Schulkameraden von meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, der dort eine Tanzausbildung machte, ganz spannenderweise, ja. Und das war wirklich ein Kabuff, in dem der da, also wir haben da in dem einen Zimmer hat er geschlafen und das war ungefähr so groß wie das Bett und das andere Zimmer war in Anführungszeichen das Wohnzimmer. Da haben wir geschlafen und das hat gerade die Fläche, die frei war, hat gerade gereicht. Du bist stumm, Oliver. Ja, genau. Ich sehe gerade, ich bin irgendwo dran gestoßen. Also die Fläche, wo wir gepennt haben, hat gerade gereicht, um irgendwie 2 Isomatten oder 2 Luftmatratzen auszulegen. Ja, und also das war schon klar. Also ich meine, da war es dann natürlich nicht in Paris, um da in der Wohnung rumzuhängen. Ja, aber das war wirklich eine reine Wohngelegenheit. Ja, da wäre wahrscheinlich eine WG sogar noch was Eleganteres gewesen. Ja, wer weiß. Wie war es bei dir in Paris? Ist halt immer dieses, Ja, Ideal und Wirklichkeit. Und ich glaube, das, was mit Erwachsenwerden zusammenhängt. Also ich hatte auch davon geträumt, mal ein Praktikum irgendwo anders zu machen, hatte mich sogar auch in Wellington beworben, aber auch in Paris. Also beim Goethe-Institut hatte ich mich eben beworben, in verschiedensten Städten, in verschiedensten Ländern. Und wurde dann angenommen in Nancy und in Paris und dachte dann, ja, also was für eine Wahl. Natürlich Paris. Jetzt irgendwie 10 Jahre später würde ich natürlich Nancy nehmen. Aber damals hatte ich nur diesen großen, tollen Namen vor mir und bin dann da für 2 Monate hin, hatte meine Wohnung quasi auch lediglich digital gemietet, weil ich davor jetzt nicht irgendwie extra dafür nach Paris gefahren bin. Und ich hatte dann für 500 € im Monat hatte ich eine Matratze in der Küche von jemand. Also ich kam dann dahin und also meine Familie hat mich tatsächlich hingebracht, weil die haben dann gesagt, ja, ist doch eine schöne Gelegenheit, um irgendwie Urlaub in Paris und in Frankreich zu machen. Und wir fuhren dann dahin. Also es war am Hang der Sacré-Cœur, also war an sich sehr zentral, aber trotzdem so das schlechteste Arrondissement von Paris, so was irgendwie die Reputation angeht. Auf jeden Fall sind wir da dann die Straße reingefahren und links und rechts haben sich die Müllberge wirklich menschengroß geturmt. Also das kennt man ja von Deutschland auch nicht so. Sind dann da reingekommen und ich dachte von der Anzeige, das war natürlich auch sehr geschickt reingestellt, ich dachte, ich hätte ein Zimmer und maximal ein Durchgangszimmer, aber wir waren nicht bewusst, dass es eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist, wo sie ein Schlafzimmer hat und eine Küche und die einfach eine Matratze in ihre Küche gelegt haben, wo ich dann da geschlafen habe. Und da habe ich dann irgendwie kennengelernt, wie es eben teilweise außerhalb von Deutschland ist und wie da die Wohnungszustände sind. Also in diesem Haus, wo wir gewohnt haben, waren die Toiletten eben noch teils auf dem Gang. Also klar, das waren dann diese Löcher, die man von Frankreich kennt, eben zwischen 2 Gängen. Und wenn man auf die Straße rausgegangen ist, dann lagen da auch überall Leute auf den Lüftungsschächten, weil da natürlich die warme Luft rauskam. Also ich fand es keine so angenehme Zeit. Und dieses schöne, strahlende Paris, das ist auf jeden Fall schön für einen Urlaub, für irgendwie 5 Tage, um die Sehenswürdigkeiten abzuhaken. Aber zum Leben, also ich fand es sehr anstrengend und sehr traurig tatsächlich auch. In der ganzen, die ganze Armut, das ganze Elend, ja. Apropos Europa, du hast auch ein Europabuch gemacht und irgendwie direkt sozusagen vor der Torschlusspanik der Pandemie im Februar 2020 hast du irgendwie 100, ich glaube, junge Menschen, ne, interviewt. Was ist für dich Europa? A, wie bist du auf den Ast gekommen? Und B, was ist dabei rausgekommen? Also ich muss zugeben, ich habe es nicht. Ich habe das auch gerade erst gesehen, dass du das gemacht hast, weil ich nochmal auf deiner Homepage war und dachte, das ist ja ein interessantes Projekt. Ja, genau. Ich habe tatsächlich, so wie es kurz. Du kannst auch Bildschirm teilen, genau, wenn du magst. Genau. Ich bin mich im Nebenzimmer, aber das geht ja so. Digital ganz einfach. Genau, ich kann ja in der Zeit mal erwähnen, ich weiß nicht genau, ich habe ein paar Sachen gehört, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche gehört habt. Euer Podplayer, YouTube-Dingsbums ist nicht kaputt, sondern bei Larissa hinterm Haus wird gesägt gerade. Also das heißt, wenn ihr irgendwelchen komischen Brummgeräusche hört, dann liegt es daran. Ja, genau, das ist es. Also beim Lesen musste ich mich auf jeden Fall konzentrieren. Also ich höre es sehr gut, aber ich glaube, diese modernen Laptops sind ja mittlerweile so fit, dass sie die ganzen Hintergrundgeräusche. Genau, also ich glaube, es hat zwei, drei Mal gebrummt, zumindest hatte ich den Eindruck und ich wusste nicht, woher es kommt, aber ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich die Säge, ja, genau. Genau, also man dürfte es ja sehen. Das Buch heißt Länder, das sind doch nur sandgezeichnete Linien. Interview Projekt aus 100 Europäerinnen und Europäern beim GIS Verlag erschienen. Der GIS Verlag sitzt in Vechta, Niedersachsen. Dort habe ich das Projekt auch durchgeführt. Und weil du meintest junge Leute, also ich habe auch viele junge Leute interviewt, also teilweise auch Kinder, auch viele Schülerinnen, Schüler, Jugendliche und so weiter, aber versucht, alle Altersklassen abzudecken. Mhm. Also ich bin, glaube ich, bis 94 Jahre gekommen. Ich war auch im Pflegeheim in Vechta und habe da einige Menschen interviewt. Also die Spanne war so 90 Jahre, von 4 bis 94. Und ja, also auch spannend zu sehen, wie sich die Vorstellungen von Europa je nach Alter unterscheiden. Also wie jüngere Menschen Riesenfan von Europa sind und für Europa da irgendwie Freiheit, Reisefreiheit, kein Krieg, Zusammenhalt, Vielfalt. Diese Schlagwörter so eine große Rolle spielen. Und die oft nur anmerken, dass sie es irgendwie schön fänden, ja, wenn mehr für Geflüchtete getan wird und so weiter. Während jetzt ältere Menschen, also ich spreche jetzt hier von 80 aufwärts, die teilweise ja auch Kriege miterlebt haben, Vertreibung, die D-Mark noch kennen und so weiter, die da oft ein bisschen kritischer vielleicht auch teilweise sind, sagen irgendwie, dass die ihre Währung vermissen. Sehr verständlich, wenn man bedenkt, dass eigentlich genau damit ja auch teilweise große finanzielle Verluste einhergegangen sind durch diese Umwandlung von Mark in Euro. Oder ja, die einfach noch schlechte Erinnerungen haben oder vielleicht auch nicht rausgekommen sind. Also es ist schon so, dass je jünger die Leute, desto positiver ist dieses Europa eigentlich besetzt und umso schützenswerter erachten es auch die Menschen. Zumindest jetzt in dieser kleinen Stichprobe, die ich hatte, also jetzt als Wissenschaftlerin, macht man von 100 Leuten genau, jetzt auch keine irgendwie objektiven Aussagen. Ja, aber 100 qualitative Interviews sind jetzt auch nicht. Ja. Nicht, ne? Also, genau. Ich meine. Also, man würde es jetzt nicht, genau, ich würde es jetzt nicht als große quantitative Studie verkaufen, nee. Aber man hat auf jeden Fall ein Bild davon bekommen und das war sehr spannend. Also ich fand es ganz interessant. Also es ist übrigens, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder. Also ich weiß, damals ging das Gerücht, dass Shimano, also die damals auch schon Schaltungen für Rennräder gemacht haben, dass die wirklich bei der D-Mark-Euro-Umstellung einfach die Preise gleichgelassen haben in Euro. Also, aber das waren wohl wirklich nahezu die einzigen. Also wir hatten wirklich eine Inflation, die der aktuellen, also wir nehmen das hier im Dezember 2022 auf, falls es jetzt irgendjemand in 10 Jahren sieht und dir hinterher googelt. Die letzte, und das war ganz interessant, meine Mutter hat es nämlich gerade vor 2-3 Tagen erzählt, dass sie einen neuen Job angefangen hatte und dann war sie 2 Monate im Job und hat plötzlich, eben weil alle das gekriegt haben, 10% mehr Lohn gekriegt. Und dann sagte sie aber, ja, das war in der Zeit, wo auch die Inflationsrate 10% war. Und das war aber Anfang der 70er Jahre. Also die Inflationsrate ist eigentlich durch die Euro-Umstellung nicht relevant gestiegen. Ja, also es ist wohl in der Tat so, es gibt so eine Rede, die kann man auch nachgoogeln von Gregor Gysi, der nicht gegen den Euro war, sondern der sagte, man kann nicht zuerst den Euro einführen und dann die ganzen, da kommen wir wieder auf das Thema deines Textes, und dann die sozialen Netze sozusagen gleichziehen, also hinterher, sondern du musst zuerst die sozialen Netze harmonisieren und dann kannst du eine gemeinsame Währung machen. Weil was natürlich, so wie ich das verstanden habe, ich bin jetzt auch kein Wirtschaftswissenschaftler, aber so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass dadurch, dass es halt den Euro gab und die deutschen Löhne schon auf sehr hohem Niveau waren und wir halt langsamer die Löhne haben steigen lassen, was uns jetzt gerade auf die Füße fällt, konnten wir praktisch bessere Qualität zu einem niedrigeren Preis herstellen, was in manchen anderen Ländern halt dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, wenn ich für ein bisschen mehr Geld eine doppelt so gute Qualität aus Deutschland kriege, dann kaufe ich halt nichts mehr in Spanien, Italien, Griechenland, whatever. Ja? Und das war wohl der Effekt. Also ich glaube, dass da eigentlich Vermögenswerte nicht vernichtet worden sind. Und heute habe ich wieder im Radio gehört oder im Podcast, dass ich glaube, also wirklich ein zweistelliger Milliardenbetrag in D-Mark immer noch in Bargeld irgendwo rumschwirren. Also man muss sich das vorstellen, ein zweistelliger Milliarden, ich glaube, es waren sogar über 20, aber ich habe die Zahl wirklich nicht im Kopf, aber relevant viel. D-Mark liegen einfach noch in irgendwelchen Matratzen, Geldkoffern im Keller, sind vielleicht im Wald vergraben oder man weiß es nicht, auf jeden Fall. Dieses Bargeld ist immer noch weg. Ja? Und man kann es übrigens immer noch, im letzten Jahr sind, glaube ich, das müsste mich auch schlagen, aber ein zweistelliger Millionenbetrag noch umgetauscht worden bei den Landesbanken. Also man kann es nicht mehr in jeder Bank machen, man muss inzwischen zu den Landesbanken gehen. Aber das ist ja auch spannend. Ja? Mhm. Also das, wenn du dir das vorstellst, ich glaube, es waren so um die 26, aber das sind jetzt wirklich Zahlen, die ich jetzt komplett aus meinem Hinterkopf ziehe, aber das war heute Morgen, war das in meinem Podcast. Ich glaube, heute ist der 20.12.2022 und ich glaube, es war im Was-Jetzt-Podcast von der Zeit. Also wer es nachhören will, kann es sicher tun. Das fand ich schon überraschend. Also wie viel D-Mark-Bargeld noch überall rumschwirrt. Ja, also ich glaube, jeder hat ja vielleicht noch so ein paar alte Mark zu Hause. Ja also, klar, ich habe auch noch 5 Mark. Ich die Umstellung gehabt. Ich glaube, ich habe sogar noch in meiner Briefmarkensammlung noch einen 20-Mark-Schein sogar. Und das so, summiert ja. sich und dann quasi, um zur Literatur zu switchen, das sind auch spannende Geschichtchen. Aber diese ganzen Erpressungs-, Entführungs-, Bankraubsachen, also ich bin jetzt selber kein True-Crime-Hörer, aber da gibt es ja auch noch ganz viele ungefundene und ungelöste Sachen. Also wenn dann irgendwie der Täter geschnappt wird, bevor das Geld gefunden wird und schweigt, da gibt es ja auch noch unzählige Koffer, die nie entdeckt wurden. Ich glaube auch, das Geld von der Remsma-Entführung ist, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Ne? Ja, von so ganz großen Sachen. Also, ja, aber das wäre jetzt natürlich wirklich spannend, wie sich das jetzt zusammensetzt, dieser Betrag. Ne? Also was da wirklich irgendwie in irgendwelchen Möbelstücken, in Geheimfächern, in 500 oder 1000 Mark, ich glaube 1000 Markscheine gab es, ne? Auf jeden Fall, was da in 1000 Markscheinen vielleicht noch irgendwo steckt, bündelweise oder wie auch immer. Ja, also das hat auch Fiktionales, aber Geld ist ja auch was sehr Fiktionales. Ne? Ja. Was würdest du so als Fazit ziehen von diesem Europaprojekt? Also würdest du sagen, es ist einfach altersabhängig oder es ist, also ich weiß, ich habe. Heute würde ich es vielleicht nicht mal mehr zwingend sagen, aber ich glaube, so zu meiner, wenn man jetzt mal wieder diese Zeit nimmt, so Schulabschlusszeit, da hätte ich gesagt, ich bin kein Deutscher, ich bin Europäer. Also wir reden jetzt von Mitte der 80er, ja, also Prä-Wiedervereinigung habe ich mich eigentlich als Europäer verstanden. Ja, und nachdem ich nicht ein Jahr, aber 7 Monate in den USA war, hätte ich auch gesagt, ja, wir sind nicht wirklich amerikanisiert, ja, weil das, was. Ja, also wir sind an der Oberfläche, ja, ich habe jetzt Jeans an und sowas, ja, aber unser Meeting. Ja, genau. Halt auf irgendwelche Clouds. Ja, genau, und aber ich glaube, Zoom ist sogar chinesisch, ja. Aber dass wir jetzt wirklich amerikanisiert werden, in dem Sinn, wie ich das dann als Kulturschock erfahren habe, würde ich jetzt nicht sagen, ja. Und insofern habe ich mich danach vielleicht auch noch stärker als Europäer gefühlt. Heute weiß ich es nicht mehr. Heute würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich so tief von der allgemeinen deutschen Kultur geprägt, dass ich, egal zu welchem anderen Europäer, bestimmte Kulturübersetzungsprozesse in Gang setzen müsste. Ja? Aber was wäre dein Fazit? Gibt's Europäer? Sind wir Europäer? Hat Europa eine Chance langfristig? Es sind ja gerade spannende Prozesse. Ganz nüchtern betrachtet würde ich natürlich schon sagen, klar, wir sind Europäer, aber wir sind auch Deutsche. Mhm. Je nach Pass. Also fand ich dann auch ganz spannend, je nachdem, wie man die Leute interviewt. Also manche argumentieren natürlich aus ihrem Gefühl raus, manche sagen aber auch einfach, gut, klar, je nach Pass ist es eben das, was ich bin. Also wir sind ja irgendwie alles Deutsche, Europäer, manche sagen auch Weltbürger oder vielleicht in der Stadt, in der sie leben. Jetzt im Mauerläufer haben wir auch dieses Regionale, dass man irgendwie sagt, okay, man fühlt sich vielleicht als Meersburger oder jetzt hier irgendwie bei mir als Schwabe. Also diese mehrfache Identität, die irgendwie immer größer wird, das ist für mich schon ein Punkt. Ich selber kann jetzt auch nicht sagen, bin ich jetzt Deutsche oder bin ich Europäerin. Mit Sicherheit bin ich mehr Deutsche, weil es mich ja viel, viel mehr beeinflusst jetzt in meiner persönlichen Identität und als Größeres ja irgendwie Europäerin. Oder bist du mehr Schwäbin oder mehr Deutsche? Das könnte ich gar nicht beantworten. Solche schwierigen Fragen stelle ich manchmal meinen Schülerinnen und Schülern in irgendwelchen Fragebögen. Aber ich glaube, dafür bräuchte ich erstmal die Definition, wie wir Schwabe oder Schwäbin hier einsetzen. Aber ja, also ich zum Beispiel war ich schon in Neuseeland und in Australien und habe dort gemerkt, dass die, obwohl sie, glaube ich, auch viel von den USA oder viel Amerikanisches oder auch viel von England haben, uns auch in vielem sehr ähnlich sind. Da finde ich, glaube ich, in manchen europäischen Ländern gibt es da größere Unterschiede jetzt zur Kultur, Ernährung, Lebenswirklichkeit, allein aufgrund von diesen finanziellen Voraussetzungen. Mhm. Und was mir jetzt als Fazit von den Interviews auch gefallen ist, also einige Interviews man kann vielleicht sagen, man hat natürlich einige Schlussfolgerungen, ich habe jetzt kein gesamtes Fazit, aber dass so diese Begeisterung für Europa natürlich auch von einem gewissen Privileg abhängt. Also ich glaube, Europa wird als sehr positiv betrachtet, vor allem dieses Slogan nie wieder Krieg oder dieses Vielfalt, Einheit. Hier funktionieren ja auch wohl die Werbemaschinerien von jetzt Europa selbst. Das sind ja teilweise auch offizielle Slogans und Schlagwörter, die bei der Bevölkerung anscheinend angekommen sind, weil ich die immer wieder gehört habe, aber dass man auch merkt, dass Menschen, die eben zumindest jetzt in ihrer finanziellen Sicherheit und so weiter privilegiert sind, Europa positiver sehen können, wie vielleicht Menschen, die da einfach einiges mitmachen mussten. Also natürlich sehen die anderen Europa auch als wichtig an, aber ich habe beispielsweise eine Mutter interviewt, die nach Deutschland kam von Polen, dass sie halt hier arbeiten wollte und auf ein besseres Leben gehofft hatte und für die eben dieses über die Grenze gehen, wie die große Verheißung war, für die sie halt alles hinter sich gelassen hat, also alle ihre Freunde, ihre Familie, ihre Ausbildung, es hat ja nichts mehr gezählt in Deutschland und dann ist sie hier, Niedersachsen ist ja bekannt für seine Fleischfabriken, das sind ja auch ganz bekannt geworden am Anfang der Corona Krise durch die riesigen Ausbrüche. Fängt mit Tönn an und hört mit IS genau, auf. Genau, also ich weiß es nicht, ob sie dort war, aber sie hat auf jeden Fall in der Fleischindustrie gearbeitet und hatte dann eben immer nur 6-Monats-Verträge und irgendwann war sie halt schwanger und der 6-Monats-Vertrag wurde natürlich nicht verlängert. Ja, auch so ein Unding bei diesen 6-Monats-Verträgen, die dann eben dazu dienen, dass Mütter dann eben keine Mutterschutzfrist und kein Elterngeld erhalten. Und sie war dann eben in Deutschland mit einem kleinen Kind irgendwie dann vom Vater des Kindes getrennt, ohne Job. Ausbildung zählte hier dann auch nichts und arbeitet jetzt als Reinigungskraft. Und wo sie im Rückblicken gesagt hat, ja, sie würde wahrscheinlich nicht nochmal kommen. Also wenn sie sich nochmal entscheiden könnte, wäre sie geblieben. Wo halt dieses über die Grenze gehen eine andere Bedeutung hat, wie jetzt bei Schülerinnen und Schülern auf dem Gymnasium, für die Reisefreiheit bedeutet, ich kann mit meinen Freunden in Urlaub fahren, ohne meinen Ausweis zeigen zu müssen. Mhm. Also so je nach Schicksal wird dieses Europa eben glorifizierter gesehen oder vielleicht auch ein bisschen desillusioniert. Lass uns mal noch, weil du jetzt auch die erste Gesprächspartnerin bist, die auch Mitglied im Mauerläufer-Team ist. Lass uns mal noch so einen Blick hier auf den Mauerläufer werfen. Ja. Du bist ja sozusagen auch gefragt worden, so hast du Lust mitzumachen? Warum hast du ja gesagt? Also ich habe mir die Frage nochmal gestellt, als Eva Hocke, unsere Grafikerin, mir die Frage für unsere Mauerläuferausstellung in Friedrichshafen gestellt hatte. Und ich konnte es nicht mehr ganz genau sagen, auch wenn ich noch weiß, also ich habe diese E-Mail bekommen, ob ich irgendwie Mitglied der Redaktion und der Jury sein möchte. Und habe dann, also ich habe sehr mit mir gehadert, weil ich dachte, boah, eigentlich hast du überhaupt keine Zeit dafür. Und im Nachhinein hat sich dann auch herausgestellt, es ist viel Arbeit. Also ich meine, wir sitzen hier ja quasi so nach Feierabend, es wird langsam dunkel und unser Ehrenamt ist quasi so am Laufen. Also so eine Redaktionsarbeit ist super zeitaufwendig. Aber dazu entschieden habe ich mich dann trotzdem, einmal weil ich Lust hatte, was mit Literatur zu machen. Also ich fand es toll, irgendwie so ein Heft zu machen. Und dann, auch wenn ich finde, dass der Mauerläufer schon ja was Einzigartiges ist. Also ich kenne viele, die sagen, es ist die schönste Literaturzeitschrift, die sie kennen. Also ich finde es wunderbar gestaltet. Und es ist eben auch sehr authentisch. Also es ist ja ein basisdemokratisches Non-Profit-Projekt irgendwie. Es redet keiner rein so. Es wird auch nicht unbedingt jetzt nach Markttauglichkeit oder so der Texte entschieden, sondern die Jury stimmt ab. Und dadurch ist es, glaube ich, ein sehr vielfältiges, ein sehr buntes Heft. Und ich finde es bisschen wie das Entdecken unserer neuen Welten. Also man kann sich den Mauerläufer nehmen und kann durchstöbern und man findet auf jeder Seite irgendwas Überraschendes. Also ich finde die Fotos sind sehr originell und sehr überraschend. Die Texte sind, die Gestaltung ist es. Also es ist eben ja eine Zeitschrift, die auf ja, Individualität setzt und also ich finde es immer noch schön, obwohl ich ja jetzt alle Texte kenne und den Mauerläufer kenne und irgendwie natürlich auch bei der Auswahl dabei war. Das heißt, ich kenne die Texte ja schon, als sie noch nicht gestaltet waren. Aber ich finde es immer noch spannend, einfach eine Seite aufzuschlagen, weil einem einfach immer irgendwas Neues begegnet. Und das ist schon... Ja, was, wo der Mauerläufer auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig gemacht ist und sich, glaube ich, viel Mühe gibt, irgendwie besonders zu sein und die ihn lesen, irgendwie zu überraschen. Ja. Also man muss vielleicht sagen, ja, Mauerläufer ist sozusagen ein reines Autorinnen- und Autorenprojekt. Also es gibt Es gibt keinen Verlag dahinter oder es gibt nicht mal einen Verein dahinter. Wir sind eigentlich so ein bisschen wie ganz ursprünglich der Chaos Computer Club. Die haben ja gesagt, wir sind eine galaktische Vereinigung. Ja, also es ist eigentlich im wahrsten Sinne ein kopfloses Kollektiv. Ja, also das heißt, alles, was da an Strukturierungsleistung reingesteckt ist, wird gemeinsam eigentlich gemacht und wird halt durchdiskutiert, glücklicherweise nicht nach dem Konsensprinzip, sondern nach dem Mehrheitsprinzip. Ich glaube, wenn man Konsensprinzip hätte, dann würde es das Heft nicht geben, weil sonst... Oder wir hätten keinen Schlaf mehr. Wir hätten keinen Schlaf mehr, beziehungsweise müssten auch, wie manche in der EU oder in der Regierung, dann diskutieren bis morgens um 3. Glücklicherweise haben wir das Mehrheitsprinzip. Und es sind eigentlich alles sehr eigene Köpfe, ja, und die aber auch eigene Sachen da an den Tisch bringen. Aber eben dadurch wird es, aber es ist dann auch so, wenn ich dann sage, hey, jetzt will ich irgendwie so Online-Interviews machen, kommt halt auch keiner und sagt, nö, ja, oder so. Lass das mal. Dann mach halt, Oliver. Dann mach halt, dann mach halt. Ich hab solche Projekte auch, wo wenn dann einer zu mir kommt und sagt, wir brauchen noch das, dann sage ich, sag mir, was es kostet, und dann sage ich dir, ob es geht, ja. Wobei das hier kostet nichts, weil das machen wir ja beide auf unsere eigene Backe. Darum sind übrigens diese Sachen ja auch nicht geschnitten, ja, weil wenn ich die schneiden müsste, dann würde es sie nicht geben. Ich finde es durchaus faszinierend, und es ist ja auch ein schönes Experiment, wie das funktionieren kann. Ne? Und ich denke, dass das Projekt spricht für sich. Jetzt zum Beispiel auch der Grafikerin reden wir eigentlich, also ich glaube, sie lässt uns abstimmen, dann welches der Bilder, die sie ausgesucht hat, dann das Cover wird. Aber das ist es dann auch schon. Ja, den Rest der Gestaltung macht sie im Wesentlichen selbst, ist durchaus Impulsen dann noch offen. Als ich dann mal gefragt habe, willst du das so machen, sagt sie, nee, das war nur Spielerei, das mache ich wieder weg. Aber ich finde es total spannend, was eben auf so einer Basis auch für ein gemeinsames Projekt rauskommt. Und es ist halt wirklich auch eine Möglichkeit, Autorinnen und Autoren zu vernetzen. Ich habe so ein paar Ideen im Hinterkopf. Mal gucken, welche davon sich da umsetzen lassen. Liebe Leute, wir freuen uns, wenn Hefte bestellt werden. Bestellung@mauerläufer.org. Ihr könnt auch auf mauerläufer.ae.org gehen und könnt, also mauerläufer.org gehen und könnt da rumstöbern. Das Heft ist nicht digital online, sondern nur auf toten Bäumen in dünnen Scheiben bunt bedruckt zu haben. Und wir freuen uns über Buchhandlungen, die vielleicht Lust haben, den Mauerläufer zu einem relevanten Buchhandlungsrabatt einzustellen. Wir freuen uns grundsätzlich auch über Zusendungen, wobei momentan bitte nicht, weil wir sind gerade im Auswahlprozess und die Sachen würden dann erstmal ein Dreivierteljahr oder so liegen, bevor wir wieder neue Texte anschauen. Sind für alle Ideen für Heftpräsentationen in kulturellen oder anderen Institutionen sind wir offen. Manche von uns geben auch Schreibworkshops, wie Larissa und ich und andere auch, sind auch dafür locker zu haben. Momentan gibt es in Friedrichshafen eine Ausstellung über die Geschichte von Mauerläufer 1 bis 8, die ersten 8 Jahre. Die gibt es noch bis März im Schulmuseum/Stadtarchiv. Auch diese Ausstellung sucht mittelfristig weitere Parkplätze, hätte ich beinahe gesagt, also Orte, wo man die angucken will. Unser Schwerpunkt liegt im internationalen Bodenseeraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, wobei ich gar nicht weiß, ob wir Liechtensteiner Autorinnen und Autoren drin haben, da müssen wir uns mal auch drum kümmern vielleicht. Genau, wenn ihr irgendwas habt, schreibt entweder an mich oder schreibt an redaktion@mauerläufer.org und dann werden sie geholfen, wie eine berühmte Deutsche gesagt hat, die dafür berühmt ist, glaube ich, dass sie berühmt ist. Liebe Larissa, bei dir wird es jetzt dunkel. Das war sehr faszinierend, wie hier genau. Das Bild nachdunkelt. Ja, ich wollte jetzt nicht weglaufen, um es Licht anzumachen, aber langsam wird es düster. Genau, das zeigt an, dass wir, also man sieht hier, die Bürobeleuchtung ist erste Sahne. Bei mir tut sich hier gar nichts. Ich danke dir ganz herzlich für Lesung und Gespräch. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Redaktionssitzung allerspätestens. Genau. Okay, bis dann. Ansonsten guten Rutsch und so weiter. Vielen Dank dir. Und jo, bis dann, danke dir. Tschüss. Bye, bye. Liebe Leute, lebt lange in den Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Wir senden alphabetische Grüße sozusagen ins digitale Universum. Egal, ob ihr das als Podcast hört oder bei YouTube. Bis dann. Bye, bye.